Erster dankt dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe hört niemals auf. Zweiter dankt dem höchsten Gott. Seine Liebe hört niemals auf. Dritter dankt dem höchsten Herrn. Seine Liebe hört niemals auf. Vierter, er allein tut große Wunder. Seine Liebe hört niemals auf. Fünfter, er machte den Himmel mit viel Weisheit. Seine Liebe hört niemals auf. Sechster, er legte die Erde über das Wasser. Seine Liebe hört niemals auf. Siebter, er machte die großen Lichter am Himmel. Seine Liebe hört niemals auf. Achter, die Sonne regiert über den Tag. Seine Liebe hört niemals auf. Neunter, der Mond und die Sterne regieren die Nacht. Seine Liebe hört niemals auf. Zehnter, er bestrafte die Ägypter und ihre ältesten Söhne. Seine Liebe hört niemals auf. Elfter, er führte Israel aus Ägypten heraus. Seine Liebe hört niemals auf. Zwölfter, er tat das mit seiner starken Hand. Seine Liebe hört niemals auf. Dreizehnter, er teilte das Schilfmeer in zwei Teile. Seine Liebe hört niemals auf. Vierzehnter, er ließ Israel mitten durch das Meer gehen. Seine Liebe hört niemals auf. Fünfzehnter, er warf den Pharao und sein Herr ins Meer. Seine Liebe hört niemals auf. Sechzehnter, er führte sein Volk sicher durch die Wüste. Seine Liebe hört niemals auf. Siebzehnter, er besiegte viele große Könige. Seine Liebe hört niemals auf. Achtzehnter, er tötete mächtige Könige. Seine Liebe hört niemals auf. Neunzehnter, er besiegte Sihon, den König der Amoriter. Seine Liebe hört niemals auf. Zwanzigster, er besiegte Og, den König von Basan. Seine Liebe hört niemals auf. Einundzwanzigster, er gab ihr Land seinem Volk. Seine Liebe hört niemals auf. Zweiundzwanzigster, er gab es seinem Diener Israel. Seine Liebe hört niemals auf. 23. Er dachte an uns in unserer Not. Seine Liebe hört niemals auf. 24. Er rettete uns vor unseren Feinden. Seine Liebe hört niemals auf. 25. Er gibt allen Lebewesen ihr Essen. Seine Liebe hört niemals auf. 26. Dank dem Gott im Himmel. Seine Liebe hört niemals auf.